WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Für die letzte Biennale in Athen hat das Berliner Aktionskunstkollektiv Peng sich ein griechisches Callcenter ausgedacht. Bei diesem Callcenter konnten Menschen anrufen, die mehr über die europäische Finanzpolitik erfahren wollten, speziell über die Situation in Griechenland. Und die Fragen der Menschen wurden dann an Finanzinstitutionen weitergegeben. Anruf aus Athen heißt das Hörspiel dazu. Eva Mikropoulou und Joel Vogel haben es gemacht und wir nehmen jetzt den Hörer ab. Hello, can you hear me? Hello, do you speak English? Hi. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Let's try again. Yes, hello, my name is Avalopoulos. I'm calling from the CFRO. We're a citizens initiative. Wir sind eine Initiative aus Athen. Wir sammeln Fragen aus der Öffentlichkeit und richten sie an Finanzinstitutionen, um verständliche Antworten zu bekommen. Hello, can you hear me? I just need your opinion on what has been changed. Was wurde am System der Finanzregulierung verändert, um eine weitere Krise zu verhindern? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Anruf aus Athen. Was Sie schon immer zur Finanzkrise wissen wollten. Feature von Joel Vogel und Eva Mikropoulou. And the nations are borrowing from the European Union and the IMF with a high interest rate. Yeah. And why is that? Yeah. Okay. Calling back. But this is not exactly accurate. In der vierten Etage des ehemaligen Gebäudes für Telekommunikation TAF TAF TAF in der Athener Innenstadt laufen die Telefone heiß. Konstantina richtet das Mikro ihres Headsets, tippt etwas in den Computer. Ihr gegenüber an einer Tischinsel sitzt Yorgos, durch eine halbhohe Sichtbarriere getrennt. Auf beiden Seiten Bildschirme. Rundherum an den Wänden hängen Organigramme verschiedener europäischer Institutionen. Abteilungen, Namen, die Ordnung der Finanzwelt. Deutsche Bundesbank, Financial Stability Board, Europäische Zentralbank, FISMA, die Europäische Generaldirektion für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Überall kleben Post-its. Es sieht aus wie ein gewöhnliches Büro. Doch etwas ist anders. So basically we are the Civil Financial Regulation Office. Also wir sind das Civil Financial Regulation Office. Wir sammeln Fragen über unsere Webseite und von Leuten, die bei uns vorbeikommen und mit uns über die Finanzordnung reden. Get in contact with individuals working in big financial regulatory bodies like the IMF. Wir rufen dann Leute an, die in Finanzaufsichtsbehörden arbeiten, wie dem Internationalen Währungsfonds oder der Europäischen Zentralbank. Und stellen diese Fragen. Wir dokumentieren dann die Antworten online. Also das passiert hier 6 Wochen lang. Auch Flora ist Teil des 6-köpfigen Teams des temporären Callcenters. Das CFRO genannte Civil Financial Regulation Office ist eine Installation auf der 6. Athen-Biennale ANTI. Ein Kunstprojekt, konzipiert vom Peng-Kollektiv aus Berlin. Und für die Kunstaktion dem Team der Callcenter Agents in Athen übergeben. Das CFRO stellt die Frage nach dem Einfluss der Finanzmärkte auf unser Leben. Wie entsteht denn Regulierung und wie entsteht gute Regulierung oder könnte gute Regulierung entstehen? Oder ist das eigentlich sozusagen von vornherein total unwahrscheinlich, dass gute Regulierung rauskommt, wo wir in der ziemlich abstrusen Situation sind, dass sich wirklich alle, die ihren Verstand beisammen haben, sich einig sind, dass ganz viel der Regulierung, die im Zuge der Krise und danach, vor allem auf europäischer Ebene entstanden sind, nicht ihren Zweck erfüllen. Es gibt auf der einen Seite sozusagen zu viel, weil es gibt, ich glaube, irgendwie 34.000 Seiten Text oder so. Also es ist total viel reguliert worden nach der reinen Quantität. Die systemverändernden strukturellen Eingriffe waren aber minimal. Das heißt, es ist ein, glaube ich, ein Papiertiger geschaffen worden, der Compliance-Professionals und Beratungsinstitutionen reich gemacht hat und Juristen, ohne irgendeinen dieser genannten Probleme signifikant irgendwie zu verringern. Barbara. Sie gehört zu Peng und hat in verschiedenen NGOs zum Thema Finanzen gearbeitet. Ihr Wissen steckt in dem Callcenter ebenso wie ihre Überzeugung, dass ein gerechteres Finanzsystem möglich ist. Für mich persönlich am wichtigsten Fragen ist tatsächlich, wo ist das Soziale geblieben, wo ist die soziale, ethische Verantwortung? Robin ist Mitinitiator des Projektes. Auch er gehört zu Peng. Das Kollektiv führt politische Diskurse mit Kunst, provoziert gern, arbeitet mit der Behauptung, der Erfindung, dem Fake, nimmt sich so den Zutritt zu Bühnen des realen Lebens, zu denen es nicht eingeladen ist. Maßen uns an, ermächtigen uns selbst, erdreisten uns, sie einfach anzurufen und zu sagen, dass wir Antworten kriegen wollen. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Ja, ich heiße Georgos Papadopoulos. Ich bin Ökonom, wie ich glaube, meiste von den Leuten von dem Projekt. Und ich bin auch Aktivist und ich habe auch ein sehr großes Interesse mit Geld, weil ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Zukunft des Geldes und ich habe auch eine kleine Kunstpraxis. Ich mache Performance, ich schreibe über Kunst, und aber ich bin immer so in dieser Grenze zwischen Ökonomie und Kunst. Für mich, das war eine große Sorge, was passiert in Griechenland. Ich konnte das nicht glauben, auch wenn das alles passiert hat, ich konnte das nicht wirklich wahrnehmen. Für Monate oder Jahre, alles hat wirklich sehr schnell geändert. Ich komme sozusagen in eine sehr privilegierte Herkunft. Meine Familie ist nicht reich, aber ja, die haben keine Schulden. Wir besitzen unser Haus. Beide meiner Eltern hatten Arbeit in der Zeit, ich hatte Arbeit auch. Aber trotzdem, es war sehr schwer, wirtschaftlich und auch psychologisch klarzukommen mit dieser Situation. Teilweise, weil es war dieses Gefühl von Unsicherheit. Und auf der anderen Seite, es war sehr viel Armut und sehr viel Unglücklichkeit in der Gesellschaft. So, du kannst nicht so deine Augen schließen und glücklich sein, wenn die Leute neben dir alles verlieren oder auch sterben oder total kaputt sind, psychologisch deprimiert. So, es war sehr, sehr schwierig, das zu verstehen. Klar zu kommen, sozusagen. Ich bin nicht so sicher, dass wir können etwas wirklich ändern oder. Aber für mich ist es sehr wichtig, mit diesen Leuten zu reden. Und ich glaube, das wird ein sehr interessanter Austausch. Please note, we record our calls for training and quality purposes. Hi, I'm Konstantina. I'm an economics student and I'm participating in this project by Peng. I'm expecting to learn a lot of new things, because I study economics. I'm still an undergraduate student. I'm on my third year. Ich erwarte viele neue Dinge zu lernen. Ich studiere Ökonomie und ich erwarte vieles zu lernen, was mir meine Uni nicht beigebracht hat und nicht beibringen wird. Sie reden nicht darüber, wie Geld geschöpft wird in meiner Uni. Sie reden nicht über diese wirklich grundlegenden Strukturen des Kapitalismus. Also falls die Antworten und Menschen auf der anderen Seite des Telefons transparent sind, erwarte ich, etwas über das System zu lernen. Ich denke auch, dass Leute durch das Projekt eine Stimme bekommen. Manchmal muss man sich auf ein System einlassen, um es zu ändern. Wir haben jahrelang Proteste erlebt, aber das ändert nichts. Das System als Ganzes ist wirklich stark. Bonjour, it's me again. So I wanted to talk to someone about resolution and crisis management or the euro area financial system. Ich würde gern mit jemandem über Problemlösung und Krisenmanagement sprechen oder das europäische Finanzsystem. I just wanted to know why countries who have a debt crisis have to pay such high interest rates. Ich würde gerne wissen, warum Länder, die in einer Schuldenkrise stecken, so hohe Zinsen zahlen müssen, dass sie nur die Zinsraten, aber nicht die Schulden selbst zurückzahlen können. Ich wollte gerne wissen, warum das so ist. I just wanted to know why is this happening. Are you the correct? I thought you were the correct department for that, right? Resolution and crisis management. So, do you have a colleague that maybe I can speak to about this matter? Everybody's at a meeting at the moment. Maybe I can call back later. Thank you very much. Have a good day. Bye. Hast du selbst auch Fragen zu dem, was in Griechenland passiert? Wir wundern uns alle darüber, dass wir so viel Geld schuldig sind. Und wie es sein kann, dass meine Generation, die nichts angestellt hat, von ihren Vorgängern so hoch verschuldet ist. I'm Vasilis. You will find information who we are at cfro.eu. One of the messages that we're trying to get across is that, you know, you don't have to be an expert to demand an answer, and the answer. Was wir vermitteln wollen, ist, dass du kein Experte sein musst, um eine Antwort zu verlangen. Und die Antwort sollte verständlich sein. In Griechenland sagen wir, ich will es so einfach, dass meine Großmutter es versteht. Ich meine, ein Gedanke ist, dass es absichtlich so komplex ist. One of the main ideas is that it's so complex on purpose. My name is Flora. And I moved to Athens about 2 months ago now. This is such a useful project. Es ist ein wertvolles Projekt. Es fühlt sich nicht sinnlos an. Außerdem lerne ich Dinge, die wir alle lernen sollten. Wir sollten alle mehr über Ökonomie und das Finanzwesen wissen, weil es uns alle betrifft. Wir sollten es nicht einfach hinnehmen und keine Mitsprache haben darüber, wie es funktioniert. And not have a say in how it functions. There's gonna be a result one way or another at the end of all this. So oder so wird es am Ende ein Ergebnis geben. So we have a computer system which basically like the whole online bit of a call center that you'd have. Wir haben ein Computersystem, also ein ganzes Backend eines Callcenters, das für uns aufgesetzt wurde. Wir haben hier verschiedene Rubriken für die Fragen, die über die Webseite kommen oder die Menschen uns auf der Biennale stellen. Und hier haben wir eine Liste der Organisationen, der Leute in den Organisationen und alle ihre Nummern. Und dann suchen wir uns jemanden aus dem System, klicken auf die Nummer und rufen an. Wir machen dann ein Verlaufsprotokoll darüber, was sie uns erzählt haben, wichtige oder lustige Dinge, die passiert sind. Also wir dokumentieren die Antworten und veröffentlichen sie auf unserer Website. And then we document all the answers from that and put them on the website. Now I've just clicked on people who haven't been contacted yet. Also nun habe ich mal die Personen ausgewählt, die wir noch nicht angerufen haben. Did you guys call FISMA while I wasn't here? Habt ihr FISMA angerufen, als ich nicht da war? Nein. So, this is the Bank of England that we had. We thought we could ask 3 different sort of sectors. Wir dachten, wir könnten 3 verschiedene Abteilungen fragen, was wurde getan, um einen Dominoeffekt zu verhindern, wenn eine große Bank pleite geht, damit nicht eine weitere Krise entsteht. Hello, can you hear me? Hello, do you speak English? Hi. Vielleicht können Sie mir eine Antwort auf meine Frage geben. Warum gibt es immer noch Großbanken? Also die Frage ist, was wurde getan, um eine weitere Krise zu verhindern? Es gibt 3 oder 4 Hauptthemen. So eines über die Krise, nichts so wirklich über die griechische Situation, aber die Krise generell, was hat geändert und was haben wir gelernt. Es gibt auch viele Fragen über Steuer und warum manche ihre Steuer bezahlen, warum die großen Firmen können auch ihre Steuer nicht bezahlen, wie das machen Offshore-Banken oder verschiedene so Tricks, die machen. Es gibt auch moralische Fragen über so Wachstum oder so, wie das Einkommen ist sozusagen geteilt zwischen verschiedenen Gruppen und warum es gibt diese so Konzentration von Reichtumen so wenig Leuten. Es gibt auch Fragen über die Umwelt und so Green Banking sozusagen. Manche Fragen sind ziemlich aggressiv. Wie diese hier, wo jemand uns auffordert, die Leute zu fragen, ob sie glauben, dass sie ihr Gehalt wert sind. Und vorher sagt er, bevor sie antworten, denken sie bitte darüber nach, wer sie bezahlt. Das sind wir, die Steuerzahler. Manche Fragen beziehen sich auf bestimmte Situationen. Ein Mann möchte wissen, wie der Wechselkurs zwischen der deutschen Mark und der Drachme zwischen 1942 und 1943 gewesen ist. Es werden alle möglichen Arten von Fragen gestellt, wie: Was sind die wichtigsten Lektionen nach 10 Jahren Krise? Oder gibt es Neues über ein einheitliches europäisches Einkommen? Jeder bringt das zum Ausdruck, was ihn am meisten beschäftigt. Warum dürfen faule Kredite unbegrenzt weiterverkauft werden? Und gefährdet das nicht die Banken? Weil das ist, was in den USA passiert. Sie haben diese Blase produziert. Welcome to the Bank of England. You are through to the Engagement and Inquiries Group. Please be aware that our telephone lines may be recorded for training and monitoring purposes. Hello. I just have a few questions. My first one is about derivatives. Meine erste Frage ist zu Derivaten. Also, niemand kennt das Ausmaß des Derivatmarktes. Warum ist das so? Why is that? If it's like a massive global market. Das ist ein riesiger globaler Markt, den möglicherweise niemand richtig überblickt und niemand ist zuständig, ihn als Ganzes zu regulieren. Ist das nicht wirklich gefährlich? Wir hatten ein langes Gespräch mit Barbara und ich habe ihr ein bisschen über unsere Probleme erzählt, vom Technischen angefangen. Und dass wir irgendwie etwas feststecken mit der Methode, weil Telefonieren nicht wirklich funktioniert. Wir werden nur zur Pressestelle durchgestellt, wenn überhaupt, oder auf E-Mails verwiesen. Und Mails bringen gar nichts. Wir haben ungefähr 30 Mails geschrieben und vielleicht 2 Antworten bekommen. Und die waren so etwas wie: Schaut auf unserer Webseite oder lest diesen Bericht. Also, we've had 1,070 calls. Also, wir haben bisher 1,070 Anrufe gemacht. About 28 hours of speaking on the phone. 28 Stunden am Telefon gesprochen. 19 incoming calls. 19 eingehende Anrufe. And unfortunately, we can't see how many people have hung up on us and things. Leider können wir nicht sehen, wie viele Leute aufgelegt haben. Es ist schwer, an Antworten zu kommen. Noch schwerer, an eine Genehmigung für eine Aufnahme. Glück haben die Callcenter-Agents bei dem in Brüssel ansässigen Think Tank Bruegel. Hallo? Hallo, is that Nicola? Ja. Yeah. It's Flora here from the CFRO. Yeah, hi, how are you? Hi, I'm good. Yeah. And there was a question that we had. Wir haben die Frage bekommen: Weiß irgendwer, wie viel Geld im Derivathandel steckt? How much money is in the derivatives market? Yes. Actually the G20 countries agreed to Also ja und nein. Die G20-Länder haben sich 2009 darauf geeinigt, dass alle Geschäfte an sogenannte Transaktionsregister gemeldet werden sollen. Sie werden also erfasst, aber es gibt Probleme mit der Qualität der Meldungen. Ich glaube, eine Hürde ist, dass die einzelnen Aufsichtsbehörden unterschiedliche Standards setzen für Format und Struktur der Meldungen. Deswegen ist es schwierig, beziehungsweise nicht möglich, die Daten auf globaler Ebene zu sammeln, um ein Gesamtbild zu bekommen. Im Prinzip haben die Regulierungsbehörden nicht das getan, was sie tun sollten, um das Ziel zu erreichen, das sie sich selbst gesetzt haben. Es ist enttäuschend, dass das so langsam geht. Der Gipfel in Pittsburgh, bei dem die Berichtspflicht beschlossen wurde, war im September 2009. Das ist mehr als 9 Jahre her. 9 Jahre sind eine lange Zeit. Ich will weiter in Sachen Green Banking telefonieren. So yeah, let's call up. Okay, lass uns BaFin. Let's call these guys. Die BaFin anrufen. Hey Maria, do you have any answers for Green Banking? Not really. I'll try to get some now. We have some from. Wir haben eine vom Financial Stability Board, aber die ist nicht gut genug. Er sagt nur, ja, das ist wichtig. Ja, ja, this is important. Hallo. I wanted to ask someone about green banking. Ich wollte jemanden zu Green Banking befragen und dachte, sie wären die richtige Person dafür. I'm really worrying about climate change. Ich mache mir wirklich große Sorgen über den Klimawandel und über die Politik der BaFin zu Green Banking und wollte gerne wissen, was Ihre Position ist zu diesem wirklich wichtigen Thema. Really important subject. I'm calling you behalf of a civilians initiative. Ich rufe Sie im Namen einer zivilgesellschaftlichen Initiative an. Wir sammeln Fragen der europäischen Öffentlichkeit zum Finanzsystem. Und dann versuchen wir, die Aufsichtsbehörden zu finden, die darauf Antworten geben können. To answer the questions. So we're trying to get answers in a simple form. Wir suchen nach verständlichen Antworten, die alle verstehen können. Nun bekommen wir viele Fragen zum Klimawandel und ich dachte, ich sollte Sie anrufen, um herauszufinden, was die Aufsichtsbehörde der größten Wirtschaftskraft in Europa in dieser wichtigen Angelegenheit tut. Biggest economy in Europe does about this subject. Hello. Hello, can you tell me your email address? I didn't hear your first name. Okay, thank you very much. I will maybe call you back later if the line is better, okay? Have a great day. Konstantina ist hartnäckig. Doch der Erfolg bleibt oft aus. Auch die Antwort des Financial Stability Board per Mail fällt knapp aus. Das ist ein Problem, mit dem sich die Regierungen befassen müssen. Wir betrachten das einzig aus Sicht der Finanzstabilität. Die Umsetzung der Gesetze zum Klimawandel liegt in der Verantwortung der Regierungen. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen über das finanzielle Risiko zu informieren. Die ganze Debatte zum Klimawandel ist keine für das FSB. Sie ist nicht Bestandteil unseres Mandats. Ja, and I suppose it's also crazy. Ich denke, es ist verrückt. The extent to which institutions seem to be able to think. Dieses Ausmaß, in dem die Institutionen imstande sind, isoliert zu denken, ohne auf umfassendere Fragen des Finanzsystems einzugehen. Und sobald du das Gespräch darauf bringst, sagen sie, das betrifft nicht unsere Abteilung, das betrifft nicht unsere Organisation. Und dann versuchst du, eine breitere Diskussion darüber zu führen, wie alles miteinander verbunden ist und wie ihr Handeln sich auf die Politik auswirkt und dass, wenn es eine Krise gibt, ihre Entscheidungen das Leben von Menschen betreffen und sie weigern sich, darauf einzugehen. Also, das hat mich wirklich schockiert, dass sie in der Lage sind, sich im Reich der kalten Zahlen davon abzugrenzen, was diese für normale Leute bedeuten. Austerität ist lateinisch und steht für strenge Disziplin, Entbehrung. Im ökonomischen Kontext bedeutet es eine strenge staatliche Haushaltspolitik mit dem Ziel, den Staatshaushalt auszugleichen und Staatsschulden zu verringern. Die von der Troika geforderten Austeritätsmaßnahmen in Griechenland beinhalteten eine umfassende Privatisierung, Kürzung von Sozialleistungen und Renten und ging mit einer starken steuerlichen Belastung für private Haushalte und Betriebe einher. Diese führten Wirtschaftsanalysen zufolge zwischen 2008 und 2015 zur Schließung von 244.000 Betrieben. Die Arbeitslosigkeit stieg auf 28% und ist auch heute noch, Angaben der Eurostat zufolge mit über 20%, die höchste innerhalb Europas. Nach Angaben des griechischen Amtes für Statistik beläuft sich der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohte Anteil der Gesellschaft im Juni 2019 auf 31,8%. Immerhin 3% weniger als im Vorjahr. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Griechenland stieg die Selbstmordrate zwischen 2008 und 2014 um über 50%. Auch das eine Folge der Krise. Täglich zu den Bürozeiten kommen Besucher und Besucherinnen der Biennale in das Büro der CFRO. Im Archivzimmer können sie den Verlauf des Projektes einsehen, mit einem Callcenter-Agent reden und auch Fragen und Kommentare hinterlassen. Ich suche gerade noch die Frage, die ich vielleicht dann einem Experten, Bankexperten stellen kann. So, also die erste, die jetzt mir einfällt, ist, was sind aus Ihrer Sicht die Grenzen des Geldes oder wo liegen die Grenzen des Geldes? Aber wer weiß. Ich denke, ich würde gerne mehr über den Mindestlohn erfahren. Das würde mich interessieren. Ich lese hier bei der Beschreibung des Projekts, dass in Deutschland jemand, der in einem Callcenter arbeitet, 1.500 Euro monatlich verdient. Zufälligerweise arbeitet meine Mutter auch in einem Callcenter in Griechenland und verdient 350 Euro. Mir ist natürlich bewusst, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den beiden Ländern unterscheiden. Aber mich würde interessieren, warum, da ja beide Länder zur Europäischen Union gehören. Die Kluft ist so groß zwischen den Ländern. Ich würde nichts fragen, weil ich nicht glaube, dass es Sinn macht, etwas zu fragen. Was auch immer meine Frage wäre, ich würde, wenn überhaupt, dann nur eine standardisierte Antwort erhalten. Also ist es sinnlos zu fragen. Meines Erachtens ist es wie ein Zug, der in Fahrt gekommen ist. Den kann man nur noch in die Luft jagen, um die Route zu ändern oder ihn anzuhalten. Wir haben weltweit diese Route eingeschlagen und leben in einem internationalen Bankensystem neoliberaler Gesinnung, in dem Ideale keine Rolle mehr spielen. Alles ist aneinander gekoppelt und aufeinander abgestimmt. Die Paranoia ist, dass all diese Wehe, die sich systematisch, υπαρξιακά und καθημερινά, dass sie von den Menschen für die Menschen passiert. Diese wirtschaftlichen Regelungen stammen von Menschen für Menschen. Und das ist paranoid. Wir sprechen immer vom System. Es ist aber nichts Unpersönliches. Es handelt sich um Entscheidungen von gewissen Leuten und Gruppen. Wir tun uns selbst das an, was wir uns antun. Εμείς το κάνουμε για μας, ό,τι κάνουμε για μας. Για να σου πω ηλικιακά, η θέση εργασίας είναι, η ανεργία είναι στα ύψη. Die Arbeitslosigkeit ist im Zenit. Du versuchst eine Arbeit zu finden und musst den Kompromiss machen, irgendetwas anzunehmen, nur um überleben zu können. Aber mit einem Gehalt, das sich auf 600 Euro beläuft, kannst du nicht überleben. Was sollst du damit anfangen? Eine eigene Wohnung unterhalten, die mindestens 250 kostet oder inzwischen viel, viel mehr? Wie sollst du einkaufen? Rechnungen bezahlen? Es reicht nicht. Das ist nicht nur in unserem Bereich, in der Kunst so. Das ist überall so. Willst du gehen? Ich möchte gerne in Griechenland bleiben. Und es gibt auch Möglichkeiten. Nur ist es sehr schwierig. Sicher ist es nie einfach, vor allem wenn du dich für einen künstlerischen Beruf entschieden hast. Aber mit anzusehen, wie die Möglichkeiten schrumpfen, macht es noch schwieriger. Viele meiner Freunde sind schon gegangen, weil sie hier nichts mehr machen konnten. Hier musst du bereit sein, dich auf alles einzulassen. Αλλά είναι ο δύσκολος δρόμος, ξεκάθαρα. Δηλαδή, επιλέγεις ότι από τη στιγμή που θα μείνω στην Ελλάδα, ναι, θα αναγκαστώ να κάνω τα πάντα. Die Auswanderung junger, gut ausgebildeter Menschen aus Griechenland stellt eine starke Belastung für die Wirtschaft des Landes dar. Die Schätzungen gehen von 600.000 abgewanderten Menschen aus. Bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 10 Millionen sind das 6%. Und es sind genau diese gebildeten, innovativen Menschen, die für einen wirtschaftlichen Aufschwung Griechenlands so notwendig wären. Du musst mehr arbeiten für weniger Geld. Du verkaufst Zeug zum Marktpreis. Du verlässt das Land. Es gibt verschiedene Strategien. Ja, ich bin zurückgekommen. Ich dachte, es würde schwierig für meine Familie, ohne mich zurechtzukommen. Also hatte ich zwei Möglichkeiten. Eine wäre gewesen, zu versuchen, einen Job zu finden und Geld hierher zu schicken. Aber ich dachte, es wäre besser, hier zu sein und Mittel und Wege zu finden. Gehen oder bleiben ist auch für die Callcenter-Agents ein Thema. Yorgos kehrte im Zuge der Krise zurück. Andere überlegen, ins Ausland zu gehen. Eine Perspektive in Griechenland? Vasilis hat sie sich mit Freunden zusammen geschaffen. Ein kooperativ geführtes Restaurant. Gegründet im Jahr des griechischen Referendums. Unabhängigkeit, soweit es geht. Ein Schritt, den viele junge Menschen damals gemacht haben. This is Kobrami, my place from outside, the co-op. Let's go inside and I'll show you around. Then... Hello to all. Okay, so the kitchen is that way. It's out of bounds, though. We can't go in there. Okay, so it's a cooperative cafe, restaurant, bar. Es ist ein kooperatives Restaurant, Café und Bar. Wir haben es 2015 eröffnet, ich und fünf Freunde von mir. Kooperative bedeutet, dass die Leute, die es aufgemacht haben, also die Besitzer des Ortes, auch die sind, die es betreiben. Wir machen alles hier. Bar, Küche, Putzen, Veranstaltungen organisieren. Wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Dazu haben wir einmal im Monat ein Meeting. Es heißt Kompromis. Das kommt von dem französischen Wort Kompromis, was Kompromiss bedeutet. But in Greek political terminology, it has come to mean an agreement under the table. Aber im Griechischen hat es auch noch eine andere Bedeutung bekommen, nämlich Vereinbarung unterm Tisch, eine Art vertrauliches Bündnis. Es ist ein eingängiger Name und wir dachten, dass wir eine Art Bündnis eingegangen sind, indem wir das hier aufgemacht haben. So kam es zu dem Namen. Wir waren auch Genossinnen und Genossen während der Krise. Wir waren in einer politischen Organisation zusammen. So haben wir uns kennengelernt, bevor wir das hier angefangen haben. Ich bin in einer reichen Vorstadt aufgewachsen, hatte alles, was ich wollte. Als ich dann an der Universität im Zentrum von Athen war, gab es Tage, an denen ich 1,50 Euro zum Leben hatte. Ich will nicht melodramatisch sein, sondern wollte nur sagen, wenn das meine Situation war, dann stell dir mal die Situation von Leuten vor, die nicht dieselben Möglichkeiten hatten wie ich. Die Regierung sagt immer wieder, die Krise sei vorüber. Sie versuchen, diese Karte zu spielen. Es gibt ökonomisches Wachstum und ein neuer Tag für Griechenland beginnt. Aber ich denke, die Leute wissen aus ihrem Alltag, dass das nicht so ist. Sie wissen, dass es eine Lüge ist. Die Gesetze, die unterschrieben wurden, werden bleiben. Nach der ersten Kürzung der Renten, es gab ja mehrere, nach der ersten hat mein Vater gesagt, wenn er 65 Jahre alt ist, hat er 150.000 Euro verloren, was ein riesiger Betrag ist. Und er ist ein Mann, der 40 Jahre gearbeitet hat. Und die Rente war das, worauf er sich gefreut hat. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Can you hear me? Auch Maria hat wie viele junge Griechinnen die Perspektive in der Selbstständigkeit gesucht. Γενικά μάλλον στην Ελλάδα δεν πολύ υπάρχει αυτό. Στην πραγματικότητα φτιάχνω ρούχα τα οποία τα πουλάω επί τόπου, δηλαδή. Ich habe einen Laden. Das gibt es normalerweise nicht in dieser Art in Griechenland. Es ist ein Atelier, wo Kleider geschneidert werden und auch verkauft werden, ohne Zwischenhändler. Einzelstücke, handgemacht. Meine Kleider heißen Love Cuts. Cuts mit U, geschnitten mit Liebe. Uns gibt es seit 6 Jahren. Jahren. In den letzten drei befinden wir uns direkt neben der Akropolis, sehr nah am Museum und der Metro, in einer ziemlich touristischen Gegend. Es ist aber kein Touri-Laden. Der Laden ist aufgrund meiner persönlichen Umstände entstanden. Es war Zufall, dass ich in einer touristischen Gegend wohnte und hier einen Laden mieten konnte. So kommen viele Touristen vorbei oder Leute aus der Gegend, die in Airbnb-Wohnungen wohnen. Einheimische wohnen hier schon nicht mehr. Das heißt, der Laden ist durch die Krise wie auch durch den Tourismus entstanden. Obwohl es ein Laden ist, in dem was los ist, ist es schwer, über die Runden zu kommen. Die Ausgaben sind ziemlich hoch und unverhältnismäßig. Αλλά είναι τόσο μεγάλα τα έξοδα και δυσανάλογα που υπάρχουν πάρα πολλές φορές που σκέφτομαι τι κάνω λάθος, ας πούμε. Τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς, γιατί με το υπολογίσω θα τρελαθώ. Genau kann ich die Kosten nicht berechnen, sonst werde ich wahnsinnig. Zieht man die Steuer ab und was sonst noch anfällt, sind es ungefähr 40% Abzüge. Das würde mich nicht stören, wenn ich wüsste, dass wenn ich 40% abgebe, die Ausbildung meines Kindes gewährleistet ist oder das Krankenhaus. Dann wäre das alles viel einfacher. Aber das, was man abgibt, ist im Vergleich zu dem, was man erhält, nicht adäquat. Ich wünschte, dass das, was ich abgebe, auch sinnvoll verwendet wird. Auch wenn wir nicht selbst davon profitieren sollten. Dass es zumindest den Leuten zugutekommt, denen es noch schlechter geht als uns. Please note, we record our calls for training and quality purposes. It's one thing to see, like, to read about how crisis unfolds, but a different thing to, like, to really feel it. Es ist eine Sache, darüber zu lesen, wie Krisen sich zeigen. Und eine andere Sache, es wirklich zu fühlen. Weil du dann erst siehst, wie es sich emotional auswirkt. Ich finde es einen interessanten Prozess. Am Anfang wollten die Leute es nicht wahrhaben. Sie meinten, es wäre nur eine kurze Sache, die nach ein oder zwei Jahren vorbei wäre. Dann wurden die Leute verzweifelt, weil sie sagten, es wird nie aufhören. Und nach einer Weile haben sie angefangen, es anzunehmen. Und Wege zu finden, mit der Krise zu leben. Wenn du mit dieser Situation konfrontiert bist, hast du, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Wahl ist, aber du hast zwei Möglichkeiten. Ein Weg ist, individualistischer zu werden und Methoden zu finden, dein Problem selbst zu lösen, wie sehr sparsam, sehr eigennützig oder sehr unternehmerisch zu sein. Und der andere Weg ist, zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich denke, dass die Mehrheit der Leute wahrscheinlich den ersten Weg gegangen ist, weil das die Art ist, wie das System aufgebaut ist und die Gesellschaft funktioniert. Aber natürlich gibt es Leute, die sich entweder aus freier Wahl oder aus Notwendigkeit kollektiv organisiert haben und versucht haben, gemeinsame Lösungen für die Krise zu finden. To the crisis, and of course there was a lot of political mobilizations in the first year because people were really trying to resist that, and we were organized. Und natürlich gab es viel politische Mobilisierung im ersten Jahr. Die Menschen haben wirklich versucht, Widerstand zu leisten. Wir haben uns organisiert und demonstriert und versucht, Lösungen für Probleme zu finden, wie Kulturproduktion und Unterhaltung, Gesundheitsversorgung. Nach dem ersten Schock haben die Leute angefangen, Strukturen aufzubauen und den Staat zu ersetzen, wo er nicht die Versorgung geleistet hat, die er sollte. Es gab natürlich Suppenküchen, selbstverwaltete Apotheken und medizinische Versorgung, soziale Gesundheitszentren. Es gab besetzte Theater, die Kulturproduktion gemacht haben, Partys. Alles war selbst organisiert, kostenlos und irgendwie antagonistisch zu dem traditionellen Verständnis von der Produktion von Dienstleistungen im Kapitalismus. Also Ärzte und Apotheker haben ehrenamtlich gearbeitet, um diese selbst organisierte Infrastruktur zu stemmen. So like people like doctors were volunteering, chemists were volunteering to stop this self-organized infrastructure. Diese Bewegung schaffte die Strukturen, die später dafür genutzt wurden, den Zuzug der Migranten zu unterstützen, der 2015 begann. Und wieder sind die sozialen Bewegungen eingesprungen, diese Menschen zu versorgen und die Unfähigkeit des Staates auszugleichen. Der Abbau der Infrastruktur und der öffentlichen Fürsorge in Griechenland ist auch Thema im Civil Financial Regulation Office. Danai, die als jüngste Callcenter-Agent eingestellt wurde, erzählt. Der öffentliche Sektor ist in den letzten Jahren sehr stark abgewertet und zerlegt worden. Im Gesundheitswesen und in der Bildung wurde enorm gekürzt. Wir hätten es nie für möglich gehalten, dass diese Bereiche privatisiert werden könnten. Es geschieht nun und kein Mensch reagiert mehr. Natürlich glaube ich, dass der öffentliche Sektor stärker sein müsste. Es ist ein politisches Anliegen, in Anbetracht der Tatsache, dass die griechische Bevölkerung sehr viel Geld bezahlt im europäischen Vergleich, vielleicht sogar die meisten Steuern abzutreten hat. Die Gelder fließen allerdings nicht in Investitionen für die Zukunft oder in öffentliche Einrichtungen, sondern sie werden benutzt, um Schulden zu begleichen. Unbedingt notwendig für das Wohlergehen in der Gesellschaft ist eine starke öffentliche Hand, vor allem im Gesundheits- und Bildungswesen, was auch den Privatsektor stärken würde. Die Steuern müssten auch anders verteilt werden. Die Privatisierungsmaßnahmen, zu denen sich Griechenland verpflichtet hat, umfassen Zehntausende Vermögenswerte. Flug- und Seehäfen, Autobahnen, Verkehrs- und Versorgungsunternehmen, Raffinerien, die Lotto- und Toto-Gesellschaft sowie rund 70.000 staatseigene Immobilien und Grundstücke. Das Ziel des großen Verkaufs sollten Einnahmen von 50 Milliarden Euro sein, so schätzte die Europäische Kommission. Die Privatisierung von Staatseigentum war ein wichtiges Element der Anpassungsprogramme und Bedingung für die Auszahlung von Milliardenkrediten aus Europa. So übernahm etwa die deutsche Fraport AG das Management von 14 griechischen Regionalflughäfen und hat Interesse an weiteren 23 Flughäfen bekundet. Doch die erwarteten Erlöse von 50 Milliarden Euro sind nicht erreicht worden. Der Verkauf der staatseigenen Betriebe erfolgte zu Schleuderpreisen, den sogenannten Fire Sales. Wir haben die Antwort erhalten, dass die Steuergelder in die Schuldentilgung fließen. Und wir haben bei verschiedenen Institutionen nachgefragt, auch beim Finanzministerium. Und die Antwort lautet, die Schulden hätten sich nicht vermindert, sondern gesteigert, weil man weitere Kredite aufnehmen müsse, um die alten Kredite zu begleichen. Wir haben Antworten erhalten, die ziemlich zynisch sind. Werden die Schulden jemals abbezahlt sein, haben wir nachgefragt. Nein, die Schulden werden nicht abbezahlt. Sie erneuern sich. Das ist die Antwort aus dem Finanzministerium. Sitzen wir auf einem Schuldschein, der bis zum Ende des Jahres beglichen werden muss, nehmen wir einen weiteren Kredit auf, um diesen zu begleichen, um Strafzahlungen zu vermeiden. Sie kämpfen also gegen Deadlines an, die kein Ende nehmen wollen. Die Schulden Griechenlands steigen stetig. Im Mai 2019 war der Stand der Schulden laut Eurostat bei ca. 335 Milliarden Euro. Das sind mehr als 180% der Wirtschaftskraft des Landes und 5% mehr als 2017. Innerhalb der letzten anderthalb Jahre sind die Kreditverpflichtungen somit um beinahe 7 Milliarden Euro gestiegen. Auf die Frage des CFRO nach dem Sinn der stetigen Neuverschuldung antwortet das griechische Finanzministerium: Die Frage ist nicht, ob ein Staat seine Schulden komplett zurückzahlt, sondern ob er so viel zurückzahlen kann, dass er sich weiterhin Geld leihen kann. Total wichtig, um das System im Moment zu verstehen, ist, sich klarzumachen, wie Geld entsteht. Und das Geld nicht von der Zentralbank gedruckt wird und sozusagen dadurch ein Umlauf kommt, dass die Zentralbank denkt, lass mal irgendwie eine Million drucken, sondern dass Geld dadurch entsteht, dass private Banken Kredite vergeben. Und den Kredit, den sie dir geben, der speist sich nicht aus dem, was jemand anders gespart hat und auf die Bank gebracht hat, sondern in dem Moment, wo sie dir einen Kredit geben, schöpfen sie dieses Geld. Also nennt sich auch Geldschöpfung. Und in dem Moment, wo du den Kredit begleichst, ist es auch wieder weg. Also wenn alle Menschen sozusagen einfach nur alle Kredite rückzahlen würden, dann bliebe noch ein kleiner Prozentsatz an gedrucktem Bargeld übrig sozusagen. Also ich weiß, für Großbritannien ist die Zahl 3%. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, was sozusagen tatsächlich Bargeld ist. Quasi ausgegeben von der Zentralbank. Aber alles andere Geld basiert tatsächlich sozusagen auf Schulden. Langsam ist es Zeit, für die Callcenter-Agents Bilanz zu ziehen. Viele Fragen haben sie gesammelt, viel telefoniert und doch wenige Antworten erhalten. Und die Antworten, die es gab, lösen gemischte Gefühle aus. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bank antwortet zum Beispiel: Bei Megabanken können verschiedene Teile des Unternehmens auf andere Teile des Unternehmens Einfluss nehmen. Es gibt also riskantere Geschäftsfelder, die durch die Sicherheitsdepots irgendwie geschützt sind. dann ist die Bank bereit, Risiken einzugehen, weil sie weiß, dass sie diese stabile andere Seite hat. Das birgt natürlich moralische Risiken. Bei Goldman Sachs hält man sich bedeckt. Ich würde nicht sagen, dass ich die Krise habe kommen sehen, aber ich möchte ungern dazu Stellung nehmen. The question is, what are institutions doing to prevent another crash from happening? Die Frage ist, was tun die Institutionen, um einen erneuten Zusammenbruch zu verhindern? Und die Antwort von beinahe allen ist, dass niemand versucht, einen Crash zu verhindern, weil es Krisen braucht, der Kapitalismus auf Krisen angewiesen ist. Es geht also mehr darum, die Folgen zu verwalten, wenn ein Crash passiert, weil er unausweichlich kommen wird. Für mich war das ein schockierendes Ergebnis. Alle anderen hier wussten das, weil sie Ökonomen sind, aber ich denke, das ist wahnsinnig. Und wenn wir das bekannt machen, wären die Leute geschockt. Oder vielleicht auch nicht. Es gibt unterschiedliche Gefühle jetzt, wo das Projekt endet. Es ist nicht nur Frustration. Ich bin sogar eigentlich stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Jetzt an Gesprächen, die interessant waren und Reaktionen, blieb bei mir zum Beispiel hängen ein Mitarbeiter von Goldman Sachs, der sehr offen darüber geredet hat, dass er seine Moral und sein ethisches Verantwortungsbewusstsein an der Türschwelle abgibt und dass das dort auch Common Sense ist, dass wenn man dort bei Goldman Sachs arbeitet, nicht mehr als moralisch handelnder Mensch arbeitet. Und dass der überhaupt mit einer fremden Person am Telefon so offen darüber reden kann, heißt, ist es schon sehr, sehr, sehr, sehr weit gekommen. Erwartungsgemäß rennen Sie uns nicht die Bude ein mit Antworten und sagen nicht, oh danke, ich habe nur darauf gewartet, dass endlich jemand anruft und mich fragt, dass da noch keiner drauf gekommen ist, sondern machen die üblichen Taktiken von rede bitte mit unserer Person, die dafür zuständig ist, mit lästigen Anfragen zu reden. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Es war mir klar, dass Leute in diesen Institutionen keine politischen Antworten erteilen. Das, was mich allerdings überrascht hat, besser gesagt, was ich erlebt habe, überrascht hat es mich nicht, ist der Zynismus. Die zynische Art und Weise, mit der man behandelt wird, wenn man sagt, dass man eine zivilgesellschaftliche Organisation ist. Sie sagten eindeutig, wir sprechen nicht mit der Zivilgesellschaft. Das hat mich ziemlich schockiert. Am Anfang. Also insgesamt, ne, frage ich mich zu dem Projekt gerade, wie geht's weiter? Also für uns ist ja irgendwie das Projekt auch abgeschlossen. Die Caller haben das jetzt auch aufgebracht. Ich habe nicht den Eindruck, als Gruppe jetzt, ich glaube, es betrifft nicht alle individuell, aber einige von denen also haben das Gefühl, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Was machen sie jetzt eigentlich mit diesen Sachen? Was machen wir mit dem, was wir geschaffen haben? Yeah, I think in addition to the answered ones that you ich denke, wir sollten zu den beantworteten Fragen auch welche von den unbeantworteten ausdrucken. So what we're doing now is wir bringen gerade einige der Fragen von unserer Webseite auf Papier, sodass das Publikum der Biennale sie sehen kann. Dann können wir sie auch offline nach Brüssel mitnehmen. Wir haben eine Einladung bekommen, an einem Forum teilzunehmen. Es wird von Finance Watch organisiert und es geht um Wandel im Finanzwesen. Darum, wie all diese Probleme angegangen werden können, die wir alle sehen. Sie wollen, dass wir dort in Brüssel machen, was wir hier in Athen machen. Wir haben darüber geredet, einen Stand, ein Callcenter dort aufzubauen, sodass Leute vorbeikommen und Anrufe machen können. Oder Leute kommen für ein Interview vorbei. Maria hat während der 6 Wochen des Projektes wenig zum Telefonhörer gegriffen. Hat viel Arbeit im Hintergrund gemacht, Fragen und Antworten nach Kategorien sortiert und auf der Website des CFRO veröffentlicht. Auf eine Konferenz der finanzpolitisch aktiven NGO-Szene eingeladen zu sein, ist für die Callcenter-Agents eine Würdigung ihrer Arbeit. Mit den vielen offenen Fragen im Gepäck reisen Flora, Konstantina und Maria am Ende ihrer 6-wöchigen Arbeit nach Brüssel und finden endlich ein paar Antworten. Building our surfboard ready for the next wave where we can see a significant Yeah, well, one of the main things that was discussed was this issue with lobbying. They were discussing. Lobbying war eines der großen Themen, die diskutiert wurden. Einer erzählte, dass er vor 5 Jahren eine Studie dazu gemacht hat, und in dem Jahr gab es so etwas wie 1600 Lobbyisten zu Finanzthemen. Und nur 10 von ihnen waren nicht in der Finanzbranche tätig. Also ist es so, dass die Abgeordneten nur von Leuten beraten werden, die für die Finanzbranche arbeiten und von ihr bezahlt werden. Sie bekommen also keinen unvoreingenommenen Rat, und es gibt auch keine Gesetze, die dafür sorgen, dass sie eine ausgewogene Meinung zu alternativen Finanzsystemen bekommen. Das ist ein Riesenproblem, weil es bedeutet, dass die Entscheidungen, die für die Aufsichtsbehörden auf parlamentarischer Ebene getroffen werden, nicht demokratisch sind. For the regulatory bodies on a parliamentary level are not at all democratic. Doesn't matter what people vote or what people want. Als wenn es keine Rolle spielt, was die Leute wählen, was sie wollen. Die Geldpolitik und auch die Steuerpolitik wird nicht mehr öffentlich diskutiert. Die Leute können sich vielleicht zum Thema Bildung oder Gesundheit einbringen, aber im Kern der Wirtschaftspolitik ist alles schon entschieden. Und die Regierung hat nicht die Macht, etwas zu entscheiden. Das nimmt der Demokratie Kraft in allen Gesellschaftsbereichen, weil alles am Ende Geld kostet. Because everything costs money at the end of the day. Wie schaffen wir es, dass die Diskussion um Finanzpolitik so politisch wird wie die zur Energiewende zum Beispiel? Wie kommen wir dahin, dass ich das Gefühl habe, natürlich kann ich zur Bankenregulierung so eine Meinung haben, wie ich eine Meinung habe zu Atomenergie oder zu Rüstungsexporten, ohne dass ich Physik im Fall von Atomenergie oder Maschinenbau oder Produktdesign studiert haben muss zum Thema Rüstungsexporte? Sure, I can call back another time. It's no problem. Anruf aus Athen. Was Sie schon immer zur Finanzkrise wissen wollten. Feature von Joel Vogel und Eva Mikropoulou. So, if I call this number, you'll pick up? Oh, that'd be great. So, yeah, remember my name. I'm Connie. Really nice to meet you. And I will call you another time to, you know, have a casual conversation about the inequality of the world. Thank you so much. Bye. Es sprachen Daniel Berger, Lisa Biel, Judith Jakob, Maike Jüttendonk, Robert Levin, Lara Pichu, Elias Reichert, Sebastian Schlemmer, Laura Sundermann und Jasmin Schwiers. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz Fabio Neis. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.